Abschnitt 8 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Holcombs Aussage, Tagebuch, Fortsetzung, Teil 6. Ich bat Laura sogleich auf ihr Zimmer zu gehen, wartete einen Augenblick, um meinen Hut abzulegen und mein Haar zu glätten, und ging dann sofort unter dem Vorwande, dass ich ein Buch suchen wollte, in der Bibliothek meine Nachforschungen anzustellen. Da saß der Graf und füllte mit seiner Person den geräumigsten Armstuhl im ganzen Hause aus. Er rauchte und las in größtmöglicher Gemütsruhe, wobei seine Füße auf einem Sessel ruhten, seine Krawatte über seinen Knien lag und sein Halskragen weit geöffnet war. Und da zu seinen Füßen saß die Gräfin wie ein artiges Kind und machte Zigaretten für ihn. Weder er noch seine Gemahlin konnten möglicherweise spät draußen gewesen und eben erst zum Hause zurückgeeilt sein. Ich fühlte, so wie ich sie nur erblickte, dass der Zweck, der mich nach der Bibliothek führte, erreicht sei. Als ich eintrat, erhob sich Graf Fosco in höflicher Verwirrung und band seine Krawatte um. »Bitte lassen Sie sich nicht durch mich stören«, sagte ich, »ich kam nur, um mir ein Buch zu holen.« »Alle unglücklichen Leute meines Umfanges leiden von der Hitze«, sagte der Graf, sich voll Ernst mit einem großen grünen Fächer Erfrischung zufächelnd. »Ich wollte, ich könnte mit meiner vortrefflichen Gemahlin tauschen. Sie ist in diesem Augenblicke so kühl wie einer von den Fischen draußen im Teiche.« Die Gräfin ließ sich herab, unter dem Einflusse des scherzhaften Vergleiches aufzutauen. »Mir ist niemals warm, Miss Holcombe«, sagte sie mit der bescheidenen Miene einer Person, die eines ihrer Verdienste zugibt. »Sind Sie und Lady Glyde heute Abend draußen gewesen?«, frug der Graf, während ich, um den Schein zu bewahren, ein Buch aus dem Schranke nahm. »Ja, wir gingen hinaus, um etwas frische Luft zu genießen.« »Darf ich fragen, nach welcher Richtung hin?« »Nach dem See zu, bis zum Bootshause.« »Aha, bis zum Bootshause. Unter anderen Verhältnissen hätte mich seine Neugierde wahrscheinlich verdrossen. Heute Abend aber war sie mir als ein Beweis willkommen, dass weder er noch seine Frau mit der geheimnisvollen Erscheinung am See etwas zu tun hatten.« »Es sind Ihnen doch keine Abenteuer weiter zugestoßen«, fuhr er fort, »keine ferneren Entdeckungen wie Ihre Entdeckung des blessierten Hundes?« Er heftete seine unergründlichen grauen Augen mit jenem kalten, klaren, unwiderstehlichen Glanze auf mich, der mich stets zwingt, ihn anzusehen und mir dabei ein beängstigendes Gefühl verursacht. Es beschleicht mich bei solchen Gelegenheiten ein unaussprechlicher Verdacht, dass sein Geist in dem meinigen spät, und auch diesmal beschlich mich derselbe. »Nein«, sagte ich kurz, »weder Abenteuer noch Entdeckungen.« Ich versuchte, von ihm hinwegzublicken und das Zimmer zu verlassen. Doch so seltsam dies auch scheinen mag, ich glaube nicht, dass mir dies gelungen wäre, falls nicht die Gräfin mir unbewussterweise geholfen hätte, indem sie den Grafen nötigte, seine Stellung zu verändern und zuerst fortzublicken. »Du lässt Miss Holcombe stehen, Graf«, sagte sie. So wie er sich umwandte, um mir einen Stuhl zu geben, ergriff ich die Gelegenheit, dankte ihm, entschuldigte mich und schlüpfte hinaus. Eine Stunde später, als Laura's Kammerjungfer im Zimmer war, sagte ich beiläufig etwas von der Schwüle des Abends in der Absicht, von ihr zu erfahren, wie und wo die Dienerschaft den Abend zugebracht hatte. »Habt ihr die Hitze unten sehr gefühlt?«, frug ich sie. »Nein, Miss«, sagte sie, »nicht, dass es der Rede wert wäre.« »Dann wart ihr wohl draußen im Holze. Einige von uns dachten daran, hinauszugehen, aber die Köchin sagte, sie werde sich einen Stuhl in den kühlen Hof tragen, und da machten wir übrigen es ebenso.« Die Haushälterin war jetzt die Einzige, über die Auskunft zu erholen mir noch übrig blieb. »Ist Mrs. Mickelson schon zu Bette gegangen?«, fragte ich. »Sie denkt nicht daran, Miss«, sagte das Mädchen lächelnd. »Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie jetzt aufsteht, anstatt zu Bette zu gehen.« »Warum? Wieso? Ist Mrs. Mickelson schon den Tag über im Bett gewesen?« »Nein, Miss, das gerade nicht, aber doch etwas Ähnliches. Sie hat den ganzen Abend in ihrer Stube auf dem Sofa gelegen.« Wenn ich das, was ich in der Bibliothek beobachtet, mit dem zusammenhalte, was ich soeben von dem Mädchen gehört habe, so scheint mir daraus nur eins zu schließen möglich. Die Gestalt, die wir am See gesehen, war weder die des Grafen noch der Gräfin noch irgendjemandes von der Dienerschaft. Die Schritte, die wir hinter uns gehört, rührten von niemandem aus dem Hause her. Wer konnte es gewesen sein? Es scheint nutzlos, Nachfragen darüber anzustellen. Ich kann selbst nicht einmal bestimmen, ob die Gestalt die eines Mannes war oder die einer Frau. Ich kann nur sagen, dass ich glaube, sie war eine weibliche. Den 4. Juli. Der Schmerz der Selbstvorwürfe, den ich gestern Abend nach dem erlitt, was Laura mir im Bootshause erzählt hatte, kehrte mir in der Einsamkeit der Nacht mit doppelter Gewalt zurück und verhinderte mich viele Stunden lang am Schlafen. Ich zündete endlich ein Licht an und sah dann meine alten Tagebücher durch, um mich zu überzeugen, welchen Anteil ich eigentlich an dem unglückseligen Missgriffe dieser Heirat gehabt und was ich einst hätte tun können, um sie zu verhindern. Der Erfolg beruhigte mich einigermaßen, denn er zeigte mir, dass ich, so blind und unwissend ich auch gewesen, doch nach meinem besten Urteile gehandelt hatte. Das Weinen schadet mir gewöhnlich, gestern tat es dies nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass ich etwas Erleichterung darin fand. Ich stand diesen Morgen mit beruhigtem Gemüte und einem gefassten Entschlusse auf. Ich will mich nie wieder durch irgendetwas, das Sir Percival sagen oder tun mag, reizen lassen oder auch nur einen Augenblick darüber vergessen, dass ich jeglichen Ärgernissen, Beleidigungen und Drohungen trotz bietend in Lauras Diensten und aus Liebe zu Laura hier bleibe. Die Mutmaßungen, in denen wir uns diesen Morgen über die Gestalt am See und die Schritte in den Baumanlagen ergangen haben möchten, sind alle in einem unbedeutenden Unfall untergegangen, der Laura großes Bedauern verursacht. Sie hat die kleine Brosche verloren, die ich ihr am Tage vor ihrer Vermählung als Andenken schenkte. Da sie sie trug, als wir gestern Abend ausgingen, so können wir nur annehmen, dass sie entweder im Bootshause oder auf unserem eiligen Heimwege aus ihrem Kleide gefallen ist. Die Diener sind bereits da gewesen, um nachzusuchen, jedoch ohne Erfolg zurückgekehrt. Und jetzt ist Laura selbst gegangen, um sie zu suchen. Ob sie die Brosche übrigens nun finde oder nicht, so wird der Verlust uns doch eine Entschuldigung für ihre Abwesenheit vom Hause bieten, falls Sir Percival zurückkehren sollte, ehe der Brief von Mr. Gilmores Kompagnon in meine Hände gegeben sein wird. Es hat soeben 1 Uhr geschlagen. Ich überlege, ob es besser sein wird, wenn ich die Ankunft des Boten aus London hier erwarte oder wenn ich ruhig hinausschlüpfe und ihm bis jenseits der Torhüterwohnung entgegengehe. Mein Verdacht gegen alles und jeden im Hause macht mich geneigt, das Letztere als das Klügere anzunehmen. Vor dem Grafen bin ich sicher, denn ich hörte ihn, als ich vor 10 Minuten die Treppe hinauflief, durch die offene Tür des Frühstückszimmers dort seine Kanarienvögel exerzieren. »Kommt heraus auf meine Finger, meine Piep-Piep-Piep-Vögelchen! Kommt heraus, hüpf hinaus und wieder unten! 1, 2, 3, zirp, zirp, zirp, zirp!« Die Vögel brachen wie gewöhnlich in ihren Jubelgesang aus und der Graf zirpte und pfiff dazu, wie wenn er selbst ein Vogel gewesen wäre. »Meine Stubentür ist offen und ich kann das gellende Zirpen und Pfeifen hier oben hören.« Wenn ich hinausschlüpfen will, so ist jetzt der geeignetste Augenblick dazu. 4 Uhr. Ich kehre mit Gefühlen zu diesen Blättern zurück, die es mir unmöglich ist zu beschreiben. Die 3 Stunden, die seit den letzten Zeilen vergangen sind, haben den ganzen Gang der Ereignisse in Blackwater Park in eine neue Richtung geleitet. Ob zum Guten oder zum Schlimmen, kann ich weder noch wage ich es zu bestimmen. Ich muss zu der Stelle zurückkehren, an der ich abbrach, sonst werde ich in der Verwirrung meiner Gedanken ganz den Faden verlieren. Ich ging, wie ich mir vorgenommen hatte, um dem Boten, der mir den Brief aus London bringen sollte, zu begegnen. Auf der Treppe sah ich niemanden. Im Flur angelangt hörte ich den Grafen noch immer seine Vögel exerzieren. Als ich aber über den Hof ging, sah ich dort die Gräfin ihre Lieblingsrunde um den Fischteich herummachen. Ich hemmte sofort meine Schritte, um den Schein zu meiden, als ob ich in Eile sei, und ging vorsichtshalber sogar so weit, sie zu fragen, ob sie vor dem Gabelfrühstück noch auszugehen gedenke. Sie lächelte mir auf das Freundlichste zu, sagte, sie ziehe es vor, in der Nähe des Hauses zu bleiben, nickte mir zu und ging wieder ins Haus zurück. Ich schaute zurück und sah, dass sie die Haustür schloss, ehe ich noch das Pförtchen neben dem großen Wagentor geöffnet hatte. In weniger als einer Viertelstunde war ich bei der Torhüterwohnung angelangt. Der Weg jenseits derselben machte eine plötzliche Biegung nach links, ging dann auf ungefähr 100 Ellen geradeaus und bog dann wieder rechts in die Hauptstraße ein. Zwischen diesen beiden Biegungen, die mich auf der einen Seite der Beobachtung von der Torhüterwohnung und auf der anderen vom Wege nach der Station aus entzogen, ging ich wartend auf und ab. Auf beiden Seiten des Weges waren hohe Hecken, und während 20 Minuten nach meiner Uhr sah und hörte ich nichts. Nach Ablauf derselben fiel das Geräusch von herannahenden Rädern auf mein Ohr, und als ich der zweiten Biegung des Weges zuschritt, kam mir eine Droschke von der Eisenbahnstation entgegen. Ich machte dem Kutscher ein Zeichen zu halten. Als er mir gehorchte, steckte ein anständig aussehender Mann den Kopf zum Fenster hinaus, um zu sehen, was es gebe. »Ich bitte um Verzeihung«, sagte ich, »aber habe ich nicht recht, wenn ich vermute, dass Sie nach Blackwater Park wollen?« »Jawohl, Madam.« »Dass Sie an jemand dort einen Brief abzugeben haben?« »An Miss Halcombe, Madam.« »Sie können ihn mir geben, ich bin Miss Halcombe.« Der Mann nahm den Hut ab, stieg sofort aus dem Wagen und gab mir den Brief. Ich öffnete ihn augenblicklich und las folgende Zeilen. »Ich schreibe ihn hier ab, indem ich die Adresse an mich und die Unterschrift des Schreibers weglasse, da ich es für das Beste halte, das Original vorsichtshalber zu vernichten.« »Verehrtes Fräulein, Ihr Brief, den ich diesen Morgen erhalten, hat mir große Besorgnis verursacht. Ich will ihn so kurz und so deutlich beantworten, wie mir dies möglich ist. Meine sorgfältige Erwägung der mir von Ihnen gemachten Mitteilung und meine Kenntnis der Lage von Lady Glyde, wie sie aus dem Kontrakte hervorgeht, lassen mich zu meinem Bedauern zu dem Schlusse kommen, dass man eine Anleihe auf das bei Sir Percival gemachte Depositum oder mit anderen Worten auf die 20.000 Pfund, die einen Teil von Lady Glyds Vermögen ausmachen, aufzunehmen, beabsichtigt und dass man sie an der Sache beteiligen will, um sich ihrer Zustimmung in einem abscheulichen Wortbruche zu versichern und zu dem Zwecke sich ihre Unterschrift zu verschaffen sucht, falls sie sich später darüber beschweren sollte. Nach irgendeiner anderen Voraussetzung ist es unmöglich, sich zu erklären, wie man in der Lage, in der sie sich befindet, überhaupt ihrer Unterschrift bedürfen kann. Falls Lady Glyde ein solches Dokument, wie ich die in Frage stehende Schrift zu sein vermuten muss, unterzeichnete, würden ihre Kuratoren dadurch ermächtigt sein, Sir Percival aus ihren 20.000 Pfund Summen vorzuschießen. Würde die Anleihe nicht zurückgezahlt und falls Lady Glyde Kinder hätte, so würde das Vermögen derselben um die so vorgeschossene Summe, ob groß oder klein, vermindert sein. Um mich noch deutlicher auszudrücken, mag die Verhandlung, wenn Lady Glyde nicht Beweise vom Gegenteil hat, ein Betrug gegen ihre ungeborenen Kinder sein. Unter diesen ernsten Umständen möchte ich empfehlen, dass Lady Glyde ihren Wunsch, das Dokument erst mir als dem Geschäftsführer ihrer Familie in Mr. Gilmores Abwesenheit vorzulegen, als Grund ihrer Weigerung, es zu unterschreiben, angäbe. Es können gegen ein solches Verfahren keine vernünftigen Einwendungen gemacht werden, denn falls die Verhandlung eine ehrenhafte ist, so wird natürlich meiner Zustimmung nichts entgegenstehen. Mit der aufrichtigen Versicherung meiner Bereitwilligkeit, Ihnen auch ferner mit Rat und Tat zu dienen, habe ich die Ehre, verehrtes Fräulein. Ich las diesen freundlichen und verständigen Brief voll Dankbarkeit durch. Er lieferte Laura einen Grund, sich der Unterschrift zu widersetzen, gegen den nichts einzuwenden war und den wir beide vollkommen zu verstehen imstande waren. Der Bote wartete, während ich las, um, sobald ich zu Ende gelesen, meine Befehle entgegenzunehmen. wollen Sie nur gütig sagen, dass ich den Brief verstehe und herzlich dafür danke, sagte ich zu ihm, weiter ist für den Augenblick nichts zu bestellen. Gerade in dem Augenblicke, in dem ich diese Worte sagte und den Brief offen in der Hand hielt, kam Graf Fosco um die Ecke der Hauptstraße und stand vor mir, als ob er aus der Erde emporgeschossen wäre. Sein plötzliches Erscheinen an einem Orte, an dem ich ihn in der ganzen Welt am wenigsten zu sehen erwartete, machte mich sprachlos vor Erstaunen. Der Bote empfahl sich und stieg wieder in die Droschke. Ich konnte kein Wort zu ihm sagen, sogar nicht einmal seinen Gruß erwidern. Ich war wie versteinert durch die Überzeugung, dass ich entdeckt sei und noch dazu von diesem Manne unter allen anderen. »Kehren Sie zum Hause zurück, Miss Hellcomb?« frug er, ohne das geringste Zeichen der Überraschung von seiner Seite und ohne der Droschke nachzublicken, welche davonfuhr, als er mich anredete. Ich sammelte mich hinreichend, um ein Zeichen der Bejahung zu machen. »Ich gehe ebenfalls zurück,« sagte er. »Bitte gestatten Sie mir das Vergnügen, Sie begleiten zu dürfen. Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Sie scheinen erstaunt, mich zu sehen.« Ich nahm seinen Arm. Das Erste, was mir von meinem zerstreuten Bewusstsein wiederkehrte, war, dass ich lieber alles opfern müsse, ehe ich ihn uns zum Feinde machte. »Sie scheinen erstaunt, mich zu sehen,« wiederholte er mit seiner ruhigen Beharrlichkeit. »Es schien mir, dass ich Sie mit Ihren Vögeln im Frühstückszimmer beschäftigt sah, Graf Fosco,« sagte ich so ruhig und fest, als mir dies möglich war. »Allerdings, aber meine gefiederten kleinen Kinder, teure Dame, sind nur zu sehr anderen Kindern gleich. Sie haben ihre Tage des Eigensinns, und von diesen ist der heutige Morgen einer. Meine Frau kam herein, als ich sie eben wieder in ihren Bauer setzte, und sagte mir, sie seien soeben allein auf einen Spaziergang ausgegangen. Sie sagten mir dies, nicht wahr?« »Gewiss. Nun, Miss Hellcomb, das Vergnügen, Sie zu begleiten, war eine Versuchung für mich, der ich nicht zu widerstehen vermochte. In meinem Alter liegt doch nichts Böses in diesem Geständnis, wie?« Ich ergriff meinen Hut und eilte mich, Ihnen als Begleiter anzutragen. Selbst ein so dicker, alter Mann wie Fosco scheint mir besser als gar keine Begleitung, wie?« Ich schlug den verkehrten Weg ein, kehrte in Verzweiflung wieder um, und hier bin ich endlich, darf ich es sagen, auf dem Gipfel meines Glückes. In diesem komplimentenreichen Schwunge redete er fort, und zwar mit einer Geläufigkeit, die mir keine weitere Anstrengung überließ, als die, meine Fassung zu bewahren. Er deutete auch nicht im Entferntesten auf das hin, was er auf dem Wege gesehen hatte, noch auf den Brief, den ich immer noch in der Hand hielt. Diese bedeutungsvolle Diskretion half, mich davon zu überzeugen, dass er durch die allerehrlosesten Mittel das Geheimnis meines Schreibens in Lauras Interessen entdeckt haben musste und dass er jetzt, nachdem er sich von der heimlichen Art und Weise, in der ich die Antwort empfangen, überzeugt hatte, für seine Zwecke genug wusste und es sich jetzt nur angelegen sein ließ, den Argwohn einzuschläfern, den er in mir erweckt zu haben, gewiss sein konnte. Ich war unter diesen Umständen klug genug, keinen Versuch zur Erklärung zu machen und weib genug, um ungeachtet meiner Furcht vor ihm zu fühlen, dass meine Hand dadurch befleckt werde, dass sie auf seinem Arme ruhte. Vor dem Hause begegneten wir dem Gig, das nach dem Stalle zurückgefahren wurde. Sir Percival war soeben zurückgekehrt. Er kam an die Haustür, um uns zu begrüßen. Welche sonstige Erfolge seine Reise auch gehabt haben mochte, seine Laune hatte sie nicht verbessert. »Oh, hier sind endlich zwei von der Gesellschaft«, sagte er mit finsterem Blicke. »Was soll das heißen, dass das ganze Haus leer ist? Wo ist Lady Glyde?« Ich erzählte ihm von dem Verluste der Brosche und dass Laura hinausgegangen sei, um sie zu suchen. »Brosche oder nicht«, brummte er verdrießlich, »ich empfehle ihr nicht zu vergessen, dass ich sie in einer halben Stunde in der Bibliothek erwarte.« Ich zog meine Hand von des Grafen Arm hinweg und stieg langsam die Stufe hinan. Er beehrte mich mit einer seiner superben Verbeugungen und wandte sich dann fröhlich zu dem mürrischen Herrn des Hauses. »Sage mir, Percival«, begann er, »hast du eine angenehme Fahrt gemacht und ist deine hübsche, blanke, braune Molly auch ermüdet zurückgekommen?« »Zum Henker mit der braunen Molly und mit der Fahrt ebenfalls. Ist das Frühstück fertig? Mich hungert.« und ich möchte mich erst auf 5 Minuten allein mit dir unterhalten«, entgegnete der Graf. 5 Minuten, mein Freund, hier auf dem Rasen.« »Worüber?« »Über Sachen, die ganz außerordentlich dich betreffen.« Ich zögerte lange genug, indem ich durch die Haustür ging, um diese Frage und Antwort zu hören, auch zu sehen, wie Sir Percival mit verdrießlichem Zaudern die Hände in die Tasche steckte. »Wenn du mir noch mehr von deinen verwünschten Skrupeln aufzutischen hast«, sagte er, »so will ich sie nicht hören. Mich hungert.« »Komm her und höre, was ich dir zu sagen habe«, wiederholte der Graf, ohne sich durch Sir Percivals grobe Reden im geringsten reizen zu lassen. Sir Percival ging die Stufen hinunter. Der Graf nahm ihn beim Arm und führte ihn langsam fort. Die Sachen, die ihn betrafen, bezogen sich, wie ich überzeugt war, auf die Unterschrift. Sie sprachen ohne allen Zweifel von Laura und mir. Ich fühlte, wie ich vor Sorge förmlich schwach wurde. Es durfte für uns von der größten Wichtigkeit sein, zu wissen, was sie in diesem Augenblicke zusammen sprachen, und doch war es eine Unmöglichkeit, auch nur ein Wort davon aufzufangen. Ich ging im Hause umher, von einem Zimmer ins andere, mit dem Briefe des Advokaten im Kleide, denn ich fürchtete mich bereits, selbst im Verschlusse ihn aufzubewahren, bis mich der Druck der Erwartung beinahe wahnsinnig machte. Es war noch immer nichts von Laura zu sehen, und ich dachte schon daran, hinauszugehen und sie aufzusuchen. Aber die Angst und Besorgnis, in der ich den ganzen Morgen gelebt, hatten mich so erschöpft, dass mich jetzt die Hitze ganz überwältigte, und als ich versuchte, zur Tür zu gehen, war ich genötigt, umzukehren und mich im Salon auf das nächste Sofa zu legen, um mich erst wieder zu erholen. Es gelang mir eben, etwas ruhiger zu werden, als die Tür leise geöffnet wurde und der Graf hereinschaute. »Ich bitte 1000-mal um Vergebung, Miss Halcombe«, sagte er, »ich wage nur, die Tür zu öffnen, weil ich gute Nachricht für Sie habe. Percival, der, wie Sie wissen, in allem kapriziös ist, hat sich herabgelassen, im letzten Augenblicke seine Meinung zu ändern, und das Geschäft mit der Unterschrift ist einstweilen verschoben. Eine große Erleichterung für uns alle, wie ich mit Vergnügen in Ihrem Gesichte lese, Miss Halcombe.« »Bitte machen Sie Lady Glyde meine hochachtungsvolle Empfehlung, wenn Sie ihr diesen angenehmen Wechsel der Verhältnisse mitteilen.« Er verließ mich, ehe ich mich noch von meinem Erstaunen erholen konnte. Es konnte keinem Zweifel unterliegen, dass diese merkwürdige Veränderung in Bezug auf die Unterschrift seinem Einflusse zuzuschreiben war und dass seine Entdeckung meines gestrigen Schreibens nach London und der heute von mir in Empfang genommenen Antwort auf dieselbe ihm die Mittel geboten hatte, sich mit sicherem Erfolg ins Mittel zu legen. Ich fühlte dies, doch schien mein Geist die Erschöpfung meines Körpers zu teilen, denn ich war nicht imstande, diese Gedanken zusammenhängend weder mit der zweifelhaften Gegenwart noch mit der drohenden Zukunft in Verbindung zu bringen. Ich versuchte zum zweiten Male hinauszugehen, um Laura zu suchen, aber es wurde mir schwindelig und die Knie zitterten mir, so dass mir nichts weiter übrig blieb, als wieder zum Sofa zurückzukehren und mich sehr wider Willen abermals niederzulegen. Die Stille im Hause und das leise Summen der Sommerinsekten draußen vor den Fenstern beruhigten mich. Meine Augen schlossen sich von selbst und ich versank allmählich in einen seltsamen Zustand, der kein Wachen war, denn ich wusste nichts von dem, was um mich her vorging, und auch kein Schlaf, denn ich war mir meiner eigenen Ruhe bewusst. In diesem Zustande entfloh mir mein fieberhaft erregter Geist, während mein müder Körper ruhte. Und in dieser Art von Erstarrung oder wachen Träumen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, sah ich Walter Hartwright. Ich hatte, seit ich diesen Morgen aufgestanden war, nicht wieder an ihn gedacht. Laura hatte kein Wort gesprochen, das entweder direkt oder indirekt Bezug auf ihn gehabt hätte, und doch sah ich ihn jetzt so deutlich, wie wenn die Vergangenheit wieder zurückgekehrt und wir beide wieder in Limeridge gewesen wären. Er erschien mir mitten unter vielen anderen Männern, von deren Gesichtern ich keins unterscheiden konnte. Sie lagen alle auf den Stufen eines ungeheuren verfallenen Tempels. riesige tropische Bäume, um deren Stämme sich endlose Schlingpflanzen zogen und hinter deren Ästen und Blättern scheußliche steinerne Götzenbilder glitzerten und grinsten, umgaben den Tempel, schlossen den Blick auf den Himmel aus und warfen einen trüben Schatten über die schlummernden Männer auf den Stufen. Weiße Dünste stiegen kräuselnd und heimlich aus dem Erdboden empor, näherten sich wie kleine Rauchwolken den Schläfern, berührten sie und streckten sie einen nach dem anderen tot auf der Stelle hin, auf der sie lagen. Die Todesangst des Mitleids für Walter löste meine Zunge und ich flehte ihn an zu entfliehen. »Komm zurück, oh, komm zurück«, sagte ich. »Erinnere dich des Versprechens, das du ihr und mir gegeben hast. Kehre zu uns zurück, ehe die Pest dich ereilt und dich tot zu den übrigen legt.« Er blickte mich mit überirdischer Ruhe im Gesichte an. »Warte«, sagte er, »ich werde zurückkehren. Jene Nacht, in der ich dem verlassenen Weibe auf der Landstraße begegnete, war die, welche mein Leben zum Werkzeuge eines Zweckes erwählte, den ich bis jetzt noch nicht erkenne. Hier einsam in der Wildnis oder dort bewillkommend im Lande meiner Heimat wandere ich immer auf dem dunklen Pfade hin, der mich und dich und die Schwester deiner und meiner Liebe einer unbekannten Vergeltung, einem unvermeidlichen Ende zuführt. Warte und schaue. Die Pest, welche die anderen dahinstreckt, wird an mir vorübergehen.« Ich sah ihn zum zweiten Male. Er war noch in dem Walde und die Zahl seiner Gefährten war auf ganz wenige zusammengeschmolzen. Der Tempel war fort und die Götzenbilder, und statt ihrer lauerten mörderisch hinter den Blättern und Zweigen dunkle, zwerghafte Männer, die in ihren Händen gespannte Bogen hielten. Mir bangte wieder um Walter, und ich schrie auf, um ihn zu warnen, und abermals wandte er sich mit derselben unerschütterlichen Ruhe im Gesichte zu mir. »Noch ein Schritt auf dem dunklen Pfade«, sagte er, »warte und schaue. Die Pfeile, welche die anderen treffen, werden mich unberührt lassen.« Ich sah ihn zum dritten Male in einem gescheiterten Schiffe, das an einem wilden, sandigen Ufer gestrandet war. Die überladenen Boote machten sich von ihm fort, dem Lande zu, und ließen ihn allein auf dem Schiffe zurück, um mit demselben zu sinken. Ich rief ihm zu, das letzte Boot zurückzurufen und eine letzte Anstrengung zu machen, um sein Leben zu retten. Das unbewegliche Gesicht schaute mich abermals an und die ruhige Stimme gab mir die unveränderliche Antwort. »Noch ein Schritt auf dem dunklen Pfade, warte und schaue. Die See, welche die anderen verschlingt, wird mich verschonen.« Ich sah ihn zum letzten Male. Er kniete an einem Grabmale von weißem Marmor und der Schatten einer verschleierten Frau stieg aus dem Grabe empor und stand wartend an seiner Seite. Die überirdische Ruhe in seinem Gesichte hatte sich in überirdischen Kummer verwandelt, doch die furchtbare Sicherheit seiner Worte blieb dieselbe. »Immer dunkler und immer weiter«, sagte er, »der Tod nimmt die Guten, die Schönen und die Jungen, und mich verschont er. Die Pest, die verwüstet, der Pfeil, welcher trifft, die See, welche verschlingt, das Grab, das sich über Liebe und Hoffnung schließt, sind Schritte auf meiner Wanderung und bringen mich dem Ende näher und immer näher. Mein Herz sank mir unter einer Angst, für die es keine Worte, einem Kummer, für den es keine Tränen gibt. Die Finsternis umhüllte den Pilger am Marmorsteine, die verschleierte Frau aus dem Grabe und die Träumerin, die auf sie hinblickte. Ich sah und hörte nichts weiter. Ich erwachte, indem ich fühlte, wie sich mir eine Hand auf die Schulter legte. Es war Laura's Hand. Sie war neben dem Sofa niedergekniet, ihr Gesicht war erhitzt und bewegt und ihre Augen begegneten den meinen mit einem verwirrten, aufgeregten Blicke. Ich fuhr in die Höhe, so wie ich sie erblickte. »Was hat sich zugetragen?«, frug ich. »Was hat dich erschreckt?« Sie blickte sich um nach der halb geöffneten Tür, brachte ihre Lippen dicht an mein Ohr und antwortete flüsternd: »Marion, die Gestalt am See, die Schritte gestern Abend, Ich habe Sie soeben gesehen. Ich habe soeben mit ihr gesprochen. Mit wem, um Gottes Willen? Mit Anna Catherick. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Januar 2024.